Heute mit Pastor Joseph Prince. Bevor ich mit dem beginne, was der Herr heute für uns bereithält, möchte ich mich an alle Prediger, christlichen Führungskräfte, Pastoren und natürlich auch an unsere Gemeindeleiter wenden. Als Leiter neigen wir oft dazu zu denken, dass wir uns nur durch das Predigen des Wortes auch selbst nähren. Vor kurzem hat der Herr mir einen Vers gezeigt und mich darauf hingewiesen, wie essentiell es ist, über das, was ich predige, auch persönlich nachzusinnen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man das Wort nur weitergibt oder ob man es auch wirklich lebt und versteht. Ob man nur serviert oder ob man auch selbst isst. Jeder Leiter sollte sich tiefgreifend mit dem befassen, was er lehrt. Der Herr hat mir einen Vers aus Sprüche, dem Buch der Weisheit, gegeben. Dort steht in Kapitel 12, der Faule brät nicht, was er gejagt hat. Das bedeutet, er jagt zwar, so wie wir Prediger nach tiefen Wahrheiten suchen, nach ihnen jagen. Wir sind ständig auf der Suche nach Erkenntnissen, die Menschen segnen, ihnen Freiheit schenken und ihnen in schwierigen Zeiten beistehen. Richtig? Wir bereiten uns auf die Gottesdienste und unsere Kleingruppen vor. Aber manchmal, trotz unserer Vorbereitung und unserer Arbeit, nehmen wir zwar die Beute, das Huhn, mit, braten es aber nicht. Das heißt, wir haben zwar die Botschaft, verarbeiten sie aber nicht für uns selbst. Das ist laut Bibel faul. Wir essen teilweise nicht selbst von der geistlichen Nahrung, die wir austeilen. Als Prediger und Leiter kann man leicht der Annahme verfallen, alles zu wissen, nur weil man predigt. Aber Jesus drückte es in Johannes 7 so aus: Wenn jemand Durst hat, rief er laut, soll er zu mir kommen und trinken. Dieses Trinken ist eine persönliche Erfahrung. Jeder trinkt für sich selbst, nicht für andere, sondern für sich selbst. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Und wenn man ausreichend trinkt, werden, wie Jesus sagt, aus dem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen, zum Segen für viele. Als Leiter, Lehrer, Prediger oder Evangelisten kommen wir zu Jesus für uns selbst. Er hat nicht gesagt, kommt zu mir und schöpft. Es gibt Leute, die zu ihm kommen und Offenbarungen, lebendiges Wasser für andere schöpfen, während sie selbst durstig bleiben. Du hast deinen eigenen Durst, dein inneres Verlangen nicht gestillt. Es ist so wichtig, dass du zu ihm kommst und wirklich trinkst. Trinke, um deine Seele zu sättigen. Und dann, so verspricht Jesus, wenn du trinkst, werden aus deinem Innersten Ströme lebendigen Wassers hervorquellen. Das Erstaunliche ist, du wirst dir dieser Quelle vielleicht gar nicht bewusst sein. Aus dir werden Ströme hervorbrechen, die viele erfrischen und segnen. Genau darin liegt das Geheimnis wirkungsvollen Predigens und Lehrens. An alle Leiter, die das hier hören, wir müssen zuerst unseren eigenen Durst stillen. Und dann werden aus unserem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen, die anderen Erfrischung bringen. Halleluja! Praise the Lord! Unser Leitthema dieses Jahr ist das Jubeljahr. Da ist es besonders wichtig, dass wir uns immer wieder all das in Erinnerung rufen, was Gott uns gezeigt hat. Darum sollten wir stets aufmerksam zuhören. Schauen wir uns Galater Kapitel 3 an. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Hier erkennen wir, dass Gott uns unaufhörlich mit seinem Geist beschenkt. Dies steht im Griechischen in der Verlaufsform der Gegenwart. Also ständig. Gott ist immer für dich da. Das Wort hierfür ist Epikoregeo, was uns an Choreografie erinnert. Stell dir einen Chorleiter vor. Ein Chorleiter, der einen großen Chor betreut. Er sorgt für alles, was die Chormitglieder brauchen. Essen, Kleidung, Instrumente, Einfach alles. Dieses griechische Wort zeigt uns, dass Gott für alles sorgt, was du brauchst. Durch seinen Geist. Mehr noch, er sagt, dass Gott pausenlos Kräfte in euch wirken lässt. Auch dies ist im Griechischen in der Verlaufsform der Gegenwart. Er wirkt unentwegt Wunder in dir und unter uns Gläubigen. Im Griechischen kann es beides bedeuten, in euch und unter euch. Selbst jetzt, während ich spreche, solltest du fest daran glauben, dass Gott Wunder unter uns vollbringt. Unter uns und in dir. Seine Kraft wirkt in dir. Während sein Wort erklingt, wirkt er Wunder in deinem Körper. Er wirkt Wunder in deinem Geist. Er bringt Heilung, Erneuerung und frische Kraft in deinen Körper, deinen Geist, deine Familie, deine Beziehungen und in allem, was du tust. Ständig wirkt er Wunder. Dieses Bewusstsein versetzt dich in einen Zustand der Gnade. Bei Gnade geht es immer um Versorgung. Beim Gesetz hingegen um Forderung. Wenn du, obwohl du theoretisch den Unterschied zwischen Gnade und Gesetz verstehst, das Gefühl hast, dass Gott ständig etwas von dir fordert und auch dein Chef fordernd ist, deine Kinder alles Mögliche fordern oder dein Ehepartner ständig Forderungen stellt, dann steckst du in einem Teufelskreis. Kein Wunder, dass du schnell aufbrausend bist. Kein Wunder, dass du schnell gereizt reagierst oder überfordert bist. Das liegt an dieser Forderungsmentalität. Selbst wenn du theoretisch zwischen Gnade und Gesetz unterscheiden kannst, befindest du dich de facto unter dem Gesetz. Wenn du hingegen mit dem Glauben in den Tag startest, dass Gott dir all die Gnade gibt, die du brauchst, dann weißt du, er hat alles im Griff. Ihn überrascht nichts. Gott geht vor dir her und ebnet den Weg und nimmt dich an die Hand. Wenn dir diese Versorgung bewusst ist, dann lebst du unter der Gnade. Dann lebst du ganz praktisch unter der Gnade, weil du eine Versorgungsmentalität hast. Seid ihr noch dabei? Also hier stellt Paulus eine Frage, inspiriert durch den Heiligen Geist. Wenn Gott Wunder in dir vollbringt, tut er das, weil du die Gebote befolgst? Oder weil du an das glaubst, was du gehört hast? Wirkt Gott Wunder in deinem Leben, weil du alle Vorschriften perfekt befolgt hast? Oder weil du an die Botschaft glaubst, die du hörst? Die Antwort ist offensichtlich. Es geht um deinen Glauben an das Gehörte. Es zeigt sich in dieser rhetorischen Frage. Die Galater, an die Paulus schrieb, wussten sehr wohl, dass Wunder in ihrem Leben geschahen, obwohl nicht alles bei ihnen im Reinen war. Sie waren nicht fehlerfrei vor Gott. Und dennoch erlebten sie Wunder. Schau, Jesus hat sogar Wunder unter den Sündern vollbracht. All die Menschen, die Jesus in den Evangelien heilte, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, waren zu diesem Zeitpunkt keine Christen, keine Gläubigen, keine Kinder Gottes. Er wirkte Wunder bei Prostituierten, bei Zöllnern, bei Aussätzigen und bei anderen gesellschaftlichen Außenseitern. Wenn ihre Sünde das Problem gewesen wäre, dann war seine Gnade offensichtlich stärker als jegliche Sünde, denn sie konnte seine machtvolle Hand nicht aufhalten. Aber oft haben wir in der Gemeinde diese Vorstellung, dass Sünde Gottes Kraft blockieren kann. Hier passt etwas nicht zusammen, wenn man das Leben von Jesus in den Evangelien betrachtet und das mit dem vergleicht, was heute oft verkündet wird. Ich möchte das näher beleuchten. Also, was ist die Antwort auf die Frage, wie Gott Wunder wirkt? Wer von euch wünscht sich, dass Gott unaufhörlich Wunder in seinem Leben wirkt? Glaube weiter an das, was du gehört hast. Höre Gottes Wort immer und immer wieder, trotz aller Ängste und Sorgen in deinem Leben. Man kann sich nicht einfach aus seinen Ängsten herausreden oder sich in einen angstfreien Zustand denken. Das erreichst du nicht durch eigene Anstrengungen. Es geht nicht um das penible Befolgen von Regeln, sondern du kannst durch das Hören deinen Ängsten entkommen. Tatsächlich merkst du nach einer Zeit des Hörens, dass deine Feinde, Ängste und Sorgen verschwinden. Deine Feinde, Ängste und Sorgen verschwinden einfach durchs Zuhören. Aber es ist wichtig, dass du die frohe Botschaft, das Evangelium hörst. Amen. Der Kontext hier ist entscheidend. Es ist das Glaubenshören, das Wunder in unser Leben bringt. Vor ein paar Wochen, und wir planen, dieses Zeugnis bald erneut zu zeigen, erzählten wir von einer Frau in China, deren Arm schlimm verletzt war. Der Herr heilte sie. Und das alles kam durch das ständige Hören des verkündeten Wortes. Ich stelle mir vor, wie Pastor Mark meine Predigten anhört und immer wieder Amen sagt. Er liebt dieses Wort, genau wie ich. Wenn du etwas Gutes hörst, dann sagst du Amen. Dadurch machst du es dir zu eigen. Es ist nicht wie bei einem typischen Motivationsseminar. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber die sind einfach anders als Gottes Weg. Bei solchen Seminaren musst du alle Schritte befolgen und umsetzen. Du hörst die Schritte, kaufst die Unterlagen und musst es dann anwenden, ohne Garantie. Man muss die Prinzipien anwenden, erst dann erlebt man die Resultate. Bei Gott ist das anders. Nehmen wir Cornelius und seine Familie. Als sie von Petrus das Evangelium hörten, dass jeder, der an Jesus glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, fiel während der Predigt der Heilige Geist auf sie, und sie sprachen in Zungen. Nur durchs Hören empfingen sie den Heiligen Geist. Durch das Hören allein kannst du Wunder erleben. Deswegen wollte ich, dass ihr euch alle diese besondere Predigt von vor vielen Jahren über die Kraft des Hörens anhört. Und an alle Prediger und Leiter, es ist von größter Bedeutung, dass wir immer weiter zuhören. Wenn wir anderen dienen, müssen wir uns immer wieder mit dem Wort nähren, hören und nochmals hören, damit das Wort mit voller Kraft weitergegeben wird. Preis den Herrn. Jetzt möchte ich uns alle daran erinnern, auf welchem Fundament wir stehen. Befinden wir uns auf dem Boden der Gnade? Auf christlichem oder vielleicht jüdischem Terrain? Stehen wir auf dem Boden des Alten Testaments? Auf dem Boden des Gesetzes? Es gibt viele, die meinen, wenn wir sagen, wir seien vom Gesetz befreit, geben wir den Menschen einen Freibrief zum Sündigen. Ich behaupte, dass mehr als die Hälfte der heutigen Christenheit nicht wirklich versteht, was es bedeutet, vom Gesetz befreit zu sein. Viele verstehen nicht mal den eigentlichen Zweck des Gesetzes. Gott hat uns das Gesetz nicht gegeben, um uns zu rechtfertigen oder heilig zu machen. Im Gegenteil. In der Bibel steht, dass das Gesetz dazu kam, um die Sünde hervorzuheben. 1. Korinther 15, Vers 56 sagt es ganz klar. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und wenn die Sünde ihre Kraft aus dem Gesetz zieht, dann kommt Heiligkeit aus der Gnade. Aber wenn Menschen von Gnade hören, haben viele den Eindruck, und hier hat der Teufel wirklich ganze Arbeit geleistet, dass es sich dabei um eine Freikarte zur Sünde handelt. Hören sie vom Gesetz, sind sie sofort überzeugt, das ist es, was wir brauchen. Viele sind sich zwar einig, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, aber der Knackpunkt ist, was danach kommt. Sie sind überzeugt, nachdem wir durch das Blut Christi gerechtfertigt wurden, sollten wir das Gesetz als Lebensgrundlage nehmen. Das Gesetz ist für sie der Weg zur Heiligkeit. Stimmt das? Meine Bibel lehrt, wie du Christus angenommen hast, aus Gnade durch Glauben, so sollst du auch in ihm leben. Du beginnst nicht aus Gnade durch Glauben und machst dann mit eigenen Werken weiter. In der Weise, wie du Christus empfangen hast, so wandle auch in ihm. Seht ihr das? Du beginnst aus Gnade durch Glauben und so soll es weitergehen. Das Ergebnis sind echte, gute Werke, nicht leere Handlungen, sondern Taten mit Bedeutung. Viele begreifen es einfach nicht. Sie geben zwar zu, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Das sehen in evangelikalen Kreisen die meisten so. Aber sie tun sich schwer mit Paulus' Worten in Römer 7. Sie können nicht akzeptieren, dass wir für das Gesetz gestorben sind und beharren darauf, wir leben nach dem Gesetz nicht, um gerechtfertigt zu werden, sondern um Segen zu erhalten, um Frucht zu bringen, um heilig zu sein. Aber sagt die Bibel das wirklich? Eigentlich betont sie, dass das Gesetz uns allen den Mund stopft und uns alle als schuldig darstellt. Wenn jemand behauptet, ich begehe keinen Ehebruch, ich bin meiner Frau treu, dann erinnert uns Jesus, wer eine Frau begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Das war's. Und wenn jemand sagt, ich habe nie jemanden getötet, entgegnet Jesus, wer Hass gegen jemanden empfindet, hat in seinem Herzen bereits gemordet. Schon wieder versagt. Ein Verstoß gegen ein Gebot bedeutet, gegen alle zu verstoßen. Jesus hat das Gesetz in seiner reinsten Form gezeigt. Nicht um uns zu rechtfertigen, sondern um uns unsere Schuld vor Augen zu führen. Jeder Mund wird verstopft. Seid ihr noch dabei? Benutze ich das Gesetz? Ja, aber vor allem für selbstgerechte, überhebliche Menschen. Wenn diese so tun, als ob sie sündenfrei wären, dann konfrontiere ich sie mit dem Gesetz. Ich meine hier nicht nur den offensichtlichen Ehebruch. Hast du jemals in Gedanken eine Frau entkleidet? Wenn ja, dann hast du laut Jesus Ehebruch begangen. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Es gibt nicht so etwas wie, die Prostituierte sündigt mehr als wir. Wir alle haben gesündigt. Nur manche verbergen es geschickter als andere, die es einfach alles rauslassen. Sünde bleibt vor Gottes Augen Sünde. Zurück zu unserer Frage. Wir halten uns nicht an das Gesetz, um gerechtfertigt zu werden, aber halten wir uns daran, um heilig zu sein? Einige nennen es Lebensregel. Hier scheiden sich die Geister. Was sagt die Bibel dazu? Römer 7. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Dem Gesetz getötet worden. Es geht hier offensichtlich um die 10 Gebote. Schaut nur, was in Vers 7 steht. Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Welches Gesetz ist gemeint, die 10 Gebote? Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es ist wichtig, im Kontext zu bleiben. Jeder aus dem Zusammenhang gerissene Vers kann missbraucht werden. Ich bleibe beim Kontext, okay? Hier geht es um die 10 Gebote. Das ist das Gesetz, gegenüber dem wir tot sind. Viele werden jetzt nervös und denken, sagst du, wir sind den 10 Geboten gestorben? Also können wir nach Lust und Laune sündigen? Nein, lies weiter. Was bedeutet es, dem Gesetz getötet worden zu sein? Ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du gehst zu einem Friedhof, etwa nach Lim Chu Kang hier in Singapur. Du findest ein Grab, achtest darauf, nicht beobachtet zu werden, besonders nicht von den Angehörigen des Verstorbenen. Und dann beginnst du, den Verstorbenen wüst zu beschimpfen, so viel du willst. Dann werde still und lausche. Gibt es eine Antwort? Nein. Warum? Weil er tot ist. Das Einzige, was du vielleicht hören wirst, sind Vögel oder ein ferner Hahn. Keine Antwort, weil er tot ist. Tot dem Gesetz zu sein, bedeutet also nicht darauf zu reagieren. Verstanden. Es geht hier nicht um im Sterben liegen, sondern wirklich tot sein. Also tot dem Gesetz gegenüber. Wie genau? Durch unseren eigenen Tod? Nein, durch den Leib des Christus. Als Jesus am Kreuz starb, schuf er auch für uns diese Tatsache. Sein Tod war unser Tod gegenüber dem Gesetz. Haben wir das begriffen? Steht das so in der Bibel? Ja, das steht da drin. Pastor Prince, predige weiter. Damit ihr einem anderen zu eigen seid. Das Ziel ist, dass wir nicht mehr mit Herrn Gesetz verheiratet sind, der fordert, fordert und fordert. Versteht mich nicht falsch, mit ihm ist alles okay, er ist heilig, gerecht und gut. Aber genau das ist das Problem, er ist perfekt. Stell dir vor, mit jemandem verheiratet zu sein, der immer perfekt ist. Gibt's so eine TV-Show? Egal. Der Punkt ist, er ist perfekt und ich bin es nicht. Das Problem liegt nicht beim Gesetz. Das Gesetz ist heilig, es ist gerecht. Das Problem bin ich. Man erzählt, wenn an einem Strand ein Schild Angeln verboten steht, dann kommen Jugendliche und tun genau das. Aber ohne das Schild? Keine Angel in Sicht. Sie gehen vorbei. Das Schild hat also etwas in ihnen hervorgerufen. Das Problem liegt nicht am Schild an sich. Die Worte Angeln verboten sind nicht das Problem. Das Problem sind wir, unser innerer Drang. Unser Fleisch. Es wird durch das Gesetz herausgefordert. Aktiviert. Folgt ihr mir? Und was genau ist dieses Fleisch? Es ist nicht unser physischer Körper. Das griechische Wort, das im Neuen Testament mit Fleisch übersetzt wird, ist Sarx. Es ist der Teil in uns, der sündigen möchte. Aber das wahre Ich, das ist jetzt eine neue Schöpfung in Christus. Trotzdem gibt es diesen Teil in uns, der zur Sünde neigt. In unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Nicht in uns als Ganzes, sondern speziell im Fleisch. Dein Fleisch kann nicht besser gemacht werden. Ob mein Fleisch, dein Fleisch oder das von jemand anderem, es bleibt das Gleiche. In unserem Fleisch ist nichts Gutes. Hört ihr mir zu? Und obwohl unser wirkliches Ich nicht mehr im Fleisch liegt, tragen wir es noch in uns. Aber wir leben nicht darin. Die Bibel sagt, wir sind im Geist. Doch diese sündige Neigung, sie schlummert in uns und sie kann aktiviert werden, gerade wenn wir versuchen, etwas Gutes zu tun. Also sagst du, wir sollten gar nichts Gutes tun? Nein, das meine ich nicht. Aber wir sollten uns nicht krampfhaft anstrengen. Ruhe in Christus, bleib entspannt. Und lass Christus durch dich wirken. Sobald du dich anstrengst, ruft genau diese Anstrengung das Fleisch hervor. Stell es dir so vor, du hast ein Glas schmutziges Wasser mit vielen Ablagerungen drin. Lässt du es eine Weile stehen und kommst nach einer Stunde zurück, siehst du den Schmutz nicht mehr. Der Dreck hat sich am Boden abgesetzt. Es mag jetzt ganz klar erscheinen, aber es ist immer noch schmutzig. Trink es besser nicht. Würdest du es umrühren, käme alles wieder hoch. Egal ob ein Mann im makellosen Anzug oder eine Prostituierte, Fleisch bleibt Fleisch. Das Fleisch des einen ist nicht besser als das Fleisch eines anderen. In unserem Fleisch steckt nichts Gutes. Ein gutes Beispiel ist Petrus. Beim letzten Abendmahl wollte Jesus den Jüngern die Füße waschen. Bei Petrus angekommen, protestierte dieser: Nein, Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen. Das Fleisch kann sich entweder Gott entgegenstellen oder, nachdem Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir, übermäßig reagieren. Dann wasch nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und meinen Kopf. Das Fleisch kann also entweder völlig zurückhaltend oder extrem fordernd sein. Die Bibel rät uns, weder wie das stürmische Pferd noch wie der träge Esel zu sein. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Amen. Flow with the Spirit.